Reservierungen für das Hotelrestaurant entgegennehmen. Übung 11b. Hören Sie jetzt das Telefongespräch und vergleichen Sie mit Ihrer Lösung. Rezeption, guten Abend. Guten Abend. Wir möchten gerne einen Tisch reservieren. Ihr Name bitte? Dürrenmatt. Ihre Zimmernummer bitte? Die Zimmernummer ist 302. Sie möchten einen Tisch für zwei? Nein, wir sind 6 Personen heute Abend. Also einen Tisch für 6 Personen? Ja, genau. Für wann? Um 20 Uhr bitte. Gut, um 20 Uhr. Danke vielmals. Keine Ursache.